Ey, Alfred Zucker, ey, weine nicht, wenn der Pegel fällt. Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Ich hab nochmal nachbestellt. Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Ich hab nochmal nachbestellt. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Kann ich einmal nicht bei dir sein? Bestell das nächste für dich allein. Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Ich hab nochmal nachbestellt. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Everybody now! Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Ich hab nochmal, nochmal nachbestellt. Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Nimm das flüssige Gold von mir. Bist du nüchtern, dann hilft es dir. Weine nicht, wenn der Pegel fällt. Ich hab nochmal.